This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. The only real dope. Willkommen bei einer Stunde Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland. Am Mikrofon heißen euch wie immer willkommen Adrian Bahne und Franz Hahnemann. Ihr könnt uns hören alle zwei Wochen, alle 14 Tage. Und zum Beginn der Sendung hörten wir gerade A Real Dope Thing aus Berlin mit dem Intro von ihrer Platte Take the Rough with the Smooth, eine EP 1995 erschienen auf MC Records und The Real Dope Thing. Das sind drei MCs zusammen mit Extended Spirit. Und aus Extended Spirit wurde später zusammen mit noch anderen Leuten die bekannte DJ-Crew und Producer-Crew Jazzanova. Alright, dann geht's gleich weiter mit englischsprachigem Hip-Hop und zwar von Big Juss. Der war früher Mitglied von Company Flow, ziemlich bekannte Untergrund-Rap-Gruppe. Und hat jetzt auf dem englischen Sublabel von Ninja Tune, Big Dada, zwei Doppel-LPs veröffentlicht. Die eine heißt Black Mamba Serums und die andere heißt Nephilim Modulation Systems. Wilde Namen, genauso wild wie die Musik zum Teil ist. Wir hören jetzt von dem zuletzt erwähnten Album den Tune Brave New World. Trying to get Nazis to kill Jews. And you're bullet for a man at war with the world. It's the end of the button of a short fuse. Shadow government acronym. They classify high information. Operation Enduring Freedom, but freedom died in the stock market. Politicians going blind from hot money in their eye sockets. Special interest groups, men in black suits, you can execute the truth, but the shit don't compute. I traveled around the world and guess what everybody's thinking? Human race is taking small steps to extinction. We post-war, scientists creating new inventions to occupy your time so there's no time to pay attention. Occupy your time so there's no time to pay attention. The human race is taking small steps to extinction. We post-war, scientists creating new inventions to occupy your time so there's no time to pay attention. Brave new world, it's a brave new world. Radiation, heart and disease, the control of the machines and the thoughts of your dreams and the civilization apex. Man versus mankind, praying to the sunlight. Didn't know the demons were feeding off your fright. It's only right to prepare your mind for the real fight. Move for the melanin, set it in a sedative. Into the hemisphere, why should I let it in? Give off the positive, you all the negative. Coming to the final frontier. So let's just organize, we hypnotize. For the left to the earth, rise. Listen for the fears, dripping off on your ears. After 500 years, they're afraid of the shit you hear. You don't need vaccine, running through your blood, stay master of the universe, or go. Oh, it's arcade on the next page, step it up the stage, ripping off for your torso. Open the left with eyes down, compose by free will. Leave the pipe alone, leave the mess alone. So just open your skill. Look both ways, girl, you walk across the town ways, face to face with your clone. Been at war with the robots a thousand years and they still digging up your bones. Who's taking that x-ray? Open your chest plate, walking with a nuke in a suitcase. Babylon picking up the pace, when you look into the light, then your brain's erased. Brave new world, it's a brave new world. Here we go, y'all. Here we go, y'all. Here we go, y'all. Here we go, y'all. Brave new world, it's a brave new world. In the belly of the beast with a bobo. The time's getting closer, so I'm giving it more exposure. Fuck the spotlight, I already got like my 7-7 soldiers. And if only before fighting for self-destruction, it ain't nothing. Ali Hashim, we gonna rise and shine because the industry keep on bluffing. Fans for the weather plane, me up in the weather plane, pyramid eye on the dollar. Bismillah, Rahman, Elohim, and I get them all, praise Allah. In the living future, there'll be no more jobs, cause they do the slave work in prison. More automation, no education, better start warning your children. Life is a video game. All you really are is a name. The government programmed your brain. Humans only inflict pain. Life is a video game. All you really are is a name. The government programmed your brain. Humans only inflict pain. I've been around the world and know what everybody's thinking. The human race is taking small steps to extinction. We post-war scientists creating new inventions to occupy your time so there's no time to pay attention. Occupy your time so there's no time to pay attention. The human race is taking small steps to extinction. We post-war scientists creating new inventions to occupy your time so there's no time to pay attention. Brave new world, it's a brave new. Here we go, y'all. Okay, also das war der Rapper Big Juss mit dem Tune Brave New World. Und ich denke, wir werden auch in den nächsten Sendungen noch etwas von ihm hören, denn wie gesagt, gibt es da zwei Doppel-LPs von ihm inzwischen auf Big Dada. Und die alten Company Flow Sachen sind natürlich auch ein bisschen Diggen wert. Ansonsten, der chillte sehr kurze Tune, der gerade lief, der war von Markus Kienzel von seinem Album Product, das im April erscheinen wird. Der Tune hieß Lost. Und als nächstes hören wir noch einen Tune von dem Album, nämlich Peace Demonstration zusammen mit dem Rapper Oddity, der insgesamt 4-mal auf dem Album gefeatured wird. Und das lohnt sich auf jeden Fall, dieses Product-Album, das ist sehr abwechslungsreich. Gibt so chillte Tunes wie eben gehört. Letzte Sendung haben wir euch schon einen ordentlichen Club-Dub-Track vorgespielt, zusammen mit Tiki Man. Und es ist zum Beispiel auch noch ein Lied mit einer Sängerin Barbara Stanzel drauf, auch sehr chillt. Schöne Dub- und Downbeat-Geschichten. Yes, und als Info, die Instros, die ihr heute hört, die sind alle von A Real Dope Sing, von der Take the Rough with the Smooth EP. Die gibt's jetzt nämlich für 99 Cent bei MC zu bestellen, absolut lohnenswert. Rinse that shit. NASA spacesuits strapped to protect technology and still consider me with criminology express thoughts. 20 years to Europa. Finding life, aliens under vast number. I wonder, were we the only breath that lives? The cosmic neighbor. Hey Steve, life could be existing in the cosmos, the nebulous. Gas expands, creating explosive stars. While we far from Mars, the cosmos of oddity, developing a sense of scare, prevail your dealings. An unwanted hell, bail incarceration. Looking hard at blueprints hurtling over your stereotype predation. Odd, clueless in session. Odd, clueless in session. There will be no indication for fear. Oddity would be muddy beats and impacted for the year. Peace, demonstration. What is their nation? Organize, peace, demonstration. What is their nation? Organize, peace, demonstration. The white collar, the game theory scientists. It's talkable. As I seen Fritz rise between the ego, let's go, siren rings, something going on, magic power. Since it's been on rock, my own style, muddy beat, change my intimated self. Automated lady beat sings, she writes on paper. I change my blueprint plan. I'm tired of being that man. Oddity would be muddy beats and impacted for the year. Peace, demonstration. What is their nation? Organize, peace, demonstration. What is their nation? Organize, peace, demonstration. The white collar, the game theory scientists. It's talkable. Organize peace. Peace. Zeit Markus Kienzel zusammen mit dem Rapper Oddity, Peace Demonstration. Jetzt kommt ein kleiner Wechsel im Style. Und zwar, das ist jetzt, glaube ich, die älteste Platte, die wir bis jetzt überhaupt gespielt haben in unseren über 20 Sendungen. Es kommt ein Lied von J.B. Lenoir. Das ist ein alter Blues-Sänger aus den Vereinigten Staaten von Amerika, 1929 im Staat Mississippi geboren. Und die Platte wurde aufgenommen 1965. Die habe ich früher immer bei meinem Vater zu Hause gehört und im Auto. Und musste ich mir dann auch selber mal besorgen. Ist erschienen auf dem DDR-Label Amiga Jazz. Und wir hören das Lied The Mojo Boogie von J.B. Lenoir. Zusammen mit dem Drummer Freddy Below. The Mojo Boogie. To me, she said, J.B. son, stop looking, listen to me. They got something knock you off on your feet. They got that mojo boogie, the mojo boogie. Got that mojo boogie bugging to slide on down. I thought she was talking about all Roman and Jay. I said, ain't you please tell me that. You say they got the blues and them boogie and all them other kind of things. They even got that thing that call that mojo hand. They got the mojo boogie, the mojo boogie. Got that mojo boogie began to slide on down. I went to a nightclub, I was squeezing it tight. Below, I believe that you caught him fine. Cause started fighting me in this mojo boogie. I had the mojo boogie. Had that mojo boogie began to slide on down. Clutching the hand that you are clutching the. A clutch in the hand, a clutch in the. A clutch in the hand, a clutch in the. A clutch in the hand, clutch in the hand, a clutch in the hand, a clutch in the. A clutch in the hand, a clutch in the. A clutch in the hand, a clutch in the. A clutch in the hand, clutch in the hand, clutch in the hand, wenn du gut drauf oder am Ende bist. Verwende dein Herz und du vergisst die Sorgen, fühl dich geborgen bei uns. Heute Abend sowieso, aber auch der Morgen ist uns. Deswegen klatsch in die Hände, wenn du gut drauf oder am Ende bist. Verwende dein Herz und du vergisst die Sorgen, fühl dich geborgen bei uns. Heute Abend sowieso, aber auch der Morgen ist uns. Ich komm wieder rein mit dem Stil, bring 100%. Check kickoff.com, wenn ihr das noch nicht kennt. Für die Jungs, die nicht wissen, was es ist, denen sag ich es. Wir untergraben dieses Rap-Business. Jeder Typ oder Miss muss mitziehen. Man kann nicht entfliehen, sich unser hypnotisierende Wirkung nicht entziehen. Ich mein Benzin, wenn ich sage, wir brennen. Kinder dieser Industrie wie Barbie und Ken. Ich nehm den Pen in die Hände und wende das Blatt. Hip-Hop, weil ich mehr als genug davon hab. Change, change zu Klinke. Verlinke die Worte und sinke ein. Kehlkopf, darauf dringe mal ein. Oder wir lassen es sein. Ich mach das nicht zum Schein, ich mach das allein, um dich zum Schein zu bringen. Das sind meine Basics, die sick klingen. Die Wortwahl ineinander verschlungen. Klatsche in die Hände, wenn du gut drauf oder am Ende bist. Verwende dein Herz und du vergisst die Sorgen, fühl dich geborgen bei uns. Heute Abend sowieso, aber auch der der Morgen ist sonst. Deswegen klatsche in die Hände, wenn du gut drauf oder am Ende bist. Verwende dein Herz und du vergisst, die Sorgen fühlen dich geborgen bei uns. Heute Abend sowieso, aber auch der Morgen ist sonst. Okay, klatsche in die Hände, tja, klatsche in die. Tja, klatsche in die Hände, tja, klatsche in die. Tja, klatsche in die Hände, tja, klatsche in die. Tja, klatsche in die Hände, tja, klatsche in die Hände. Tja, klatsche in die Hände, tja, klatsche in die. Tja, klatsche in die Hände, tja, klatsche in die. Tja, klatsche in die Hände, tja, klatsche in die. Tja, klatsche in die Hände, tja, klatsche in die Hände. Es ist 21.26 Uhr und ihr seid bei Coast to Coast. Gerade habt ihr gehört Manges mit seinem Lied Klatscht in die Hände. Ich stelle euch jetzt ein deutsches Label vor, das Kehlkopfaufnahmen heißt. Und die kommen aus Darmstadt, die das machen, so wie auch Manges. Der ist aber auch in Köln und Berlin zu Hause. Und das Lied, was wir gerade gehört haben, ist von seiner ersten LP, Regenzeit in der Wüste, aus dem Jahr 2003. Und von dieser hören wir jetzt noch S.I.E.H. Viel Spaß! Hier hast du es. Kriegst du das jetzt gebacken oder verraffst du das? Meinst du wirklich, du kannst mithalten? Ich mein, schaffst du das? Kapitel 1, was Rap ist, die Stimme über den Beat. Ich heb ab und flieg. Du musst dich nicht verstecken, weil ich dich so oder so krieg. Mit so einer Stimme kann man viel anfangen. Ich steig auf wie Gipfel und komm wieder runter wie Abhang. Die Kunst dabei ist, erst einen fetten Beat zu produzieren und dann jedes Wort hundertprozentig zu platzieren. Das hört sich doch gar nicht so schwer an. Hör her, sieh mal einer an. Was der kann, kann ich schon lange, Mann. Und das ist True Hip Hop, bring deine Skills. Und wenn du tight bist, kriegst du alles, was du willst. Ein Haus, ein Auto und fünf schöne Frauen. Und du und deine Jungs können den ganzen Tag Scheiße bauen. Aber da musst du auch wirklich ein krasser Typ sein und dein Reim so fett über den Beat laufen lassen, dass die Leute schreien und gar nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Du willst testen, ich teste dein Ohr mit einem Biss. Und S-I-E-H-M-A-L, einer an. Keiner kann. S-I-E-H-M-A-L, einer an. Keiner kann. Und S-I-E-H-M-A-L, einer an. Keiner kann. S-I-E-H-M-A-L, einer an. Keiner kann. Ich komm wieder rein mit dem. Mit dem was? Ich komm wieder rein mit dem Match-Deal. Ich komm wieder rein mit dem. Mit dem was? Ich komm wieder. Ich komm wieder rein mit dem Match-Deal. Hundertprozentige Jungs wollen viel mehr davon. Und ich geb gern etwas ab, weil ich mehr als genug davon hab. MCs geben ihre Mics freiwillig ab. Ey yo, ihr wisst doch, wie wir das machen, wir checken den Flow. Ich hab meine Jungs Bo, Marius, Kara und Flo und... Wie war das nochmal? Ach so, mein Mann Lolo, Thomas Hamann und Cyro. Meine Schwester Anna, Kinderzimmer Production, DJ Bo in Action, Berlin und natürlich die ganze Darmstadt Crew, weil ohne dich wär ich nicht. Also S-I-E-H-M-A-L, einer an. Keiner kann. Und S-I-E-H-M-A-L, einer an. Keiner kann. S-I-E-H-M-A-L, einer an. Keiner kann. Und S-I-E-H-M-A-L, einer an. Keiner kann. Thank you. Jungs, mit nur einem Biss, Jungs. Und weiß, dass ihr eigentlich schon alle wisst, Jungs. Ja, ja, ich fühl mich schon wieder so, als wär ich krass. Morgen lieg ich in meinem Bett und heul mein Kissen nass, Jungs. Denken die wären, bleib mal auf dem Teppich. Ich will nur sagen, dass es kaum deutschen Rap gibt, den ich fühl. Und trotzdem gibt es 120.000 Bands. Dazu kommt, jede Gruppe hat auch noch ihre Fans auf. 80% aller Partys, wo ich bin, fangen die Leute anstatt zu tanzen, auf einmal an zu singen. Bedien dich, nimm dir das Mic, tu dir keinen Zwang an. Das Problem ist, dass keiner von den Jungs mehr aufhören kann. Und ich rack das Mic, check das Mic, ehrlich? Oh Mann, Marco, warum bist du nur so gefährlich? Ich kann mir nicht helfen, ich hab einen Stock im Arsch. Yes, Jungs suchen danach, ich dagegen hab genug Stress. Und S-I-E-H-M-A-L, einer an, keiner kann Spill oversehen. Und S-I-E-H-M-A-L, einer an, keiner kann Schier sehen, sehen. Und S-I-E-H-M-A-L, einer an, keiner kann Mad in Germany sehen. S-I-E-H-M-A-L, einer an, keiner kann Killkopf sehen, einer an, keiner kann Iron Bar sehen, einer an, keiner kann Super Whip sehen, einer an, keiner kann Baggerfutter sehen, einer an, keiner kann Uppercut sehen, einer an, keiner kann Gyrographic sehen, einer an, keiner kann ACSD sehen, einer an, keiner kann Kinderzimmer sehen, einer an, keiner kann Pentagon sehen, einer an, keiner kann Shoppestunde sehen, einer an, keiner kann Running Back sehen. Und S-I-E-H-M-A-L, einer an, Darmstadt sehen, sehen. Das waren jetzt zwei Lieder von Manges von seinem Album Regenzeit in der Wüste. Und ein weiterer Artist, der auf Kehlkopf-Aufnahmen herauskommt, ist Baggefutter. Auch eine Hip-Hop-Gruppe aus Darmstadt, die sind zu zweit. Und zwar MPT, oder man kann es auch schön MT aussprechen. Und Boris, aka Bo. Und die machen ziemlich verrückten Sound, der schon anders klingt als gängiger deutscher Hip-Hop. Also seid nicht erschreckt, wir hören jetzt Dreckig. Mein Schmerz ist gleichbleibend und heftig. Und ich hoffe für niemanden auf eine bessere Welt. Es gibt keine Grenzen mehr. Ich möchte sogar, dass mein Schmerz auch anderen zukommt. Alles, was ich gemeinsam habe, mit dem Unkontrollierbaren davon kommt. Dem Gemeinen und Bösen, alles Schlimme, was ich verursache. Aber selbst nachdem ich das totale Gleichgültigkeit dem gibt es keine Katharsis. Habe ich nun übertroffen. Meine Bestrafung entzieht sich mir weiterhin und ich komme zu keinen tieferen Einsichten über mich selbst. Aus meinem Erzählen kann kein neues Wissen herausgeholt werden. Dieses Geständnis war völlig bedeutungslos. Schon wieder so ein Scheiß. Von diesem Typen mit seinem Verurteilten. Das will doch eh keiner hören. Immer wenn ihr denkt, dass es das Dreckigste war, dann turn ich euch ab und bring's noch dreckiger. Und wenn ich mit euch fertig bin, nehmt auch kein Fleckenreiniger oder irgend so ein abgefucktes Waschpulver. Immer wenn ihr denkt, dass es das Dreckigste war, dann turn ich euch ab und bring's noch dreckiger. Dreck. Ich find's geil, wenn ihr's geil findet, meine Stimme zu hören. Es lässt euch dreckiger als sonst sein und schiebt euch einen Turn. Ihr fahrt drauf ab, macht ruhig weiter, ey, lasst euch nicht stören. Ich mach euch alle heiß, Babys, denn ich weiß, dass ich euch anturn. Habt ihr schon mal sowas in Deutsch gehört? Aber jetzt seid mal ganz ehrlich, Indianer Ehrenwort und schwört. Denn grammatikalisch gehört mein Scheiß verboten. Doch die Leute ticken's und es erhöht die Einschaltquoten. Ich rede, wie ich will und niemand kann mich dran hindern. Denn mein Scheiß, der muss raus wie ein entzündeter Blinddarm. Und wenn schmerzhaft klingt, dann sicher die Schmerzen drin, man muss drücken beim Kacken, scheiß auf die Stadt namens Darm. Denn MCs, die welche werden, sind mit zum Hören zu arm. Denn MCs, die welche werden, sind mit zum Hören zu arm. Denn MCs, die welche werden, sind mit zum Hören zu arm. Du musst drücken beim Kacken, scheiß auf die Stadt namens Darm. Und immer wenn ihr denkt, das ist das Dreckigste wahr, dann tön ich euch ab und bring's noch dreckiger. Ja, immer wenn ihr denkt, das ist das Dreckigste wahr, dann gibt's einen Tritt in den Arsch und ich bring's dreckiger. Ja, immer wenn ihr denkt, das ist das Dreckigste wahr, dann tön ich euch ab und bring's noch dreckiger. Aber im Monatal, wenn ihr denkt, das ist das Dreckigste wahr, dann komm ich ins Spiel und bring's noch dreckiger. Es macht mir mehr als so Spaß, auf Beats abzufahren, die so klingen. Und lässt dabei meine leichte, zufriedene Ader durchdrehen. Spür dir die Vibes, analoge Grooves, mit denen ich swing. Wie B-Boys mit Moves auf dem Tanzparkett im Battle-Ring. Es kann nur einen geben, komm, lass den Besten gewinnen. Ihr dürft mich nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass ich der Beste bin. Aber immer wenn ihr denkt, das ist das Dreckigste wahr, dann tön ich euch ab und bring's noch dreckiger. Ja, immer wenn ihr denkt, das ist das Dreckigste wahr, dann tön ich euch ab und bring's noch dreckiger. Aber immer nur dann, wenn ihr denkt, das ist das Dreckigste wahr, dann tön ich euch Spiel und bring's noch dreckiger. Ja, immer wenn ihr denkt, das ist das Dreckigste wahr, dann tön ich euch ab und bring's noch dreckiger. Aber sowas von dreckig. Glaub dir nix mehr, ihr kleinen Stricher. Vor ihr unbedingt petzen oder heulen müsst, dann rennt doch zu eurer Mutter. Ha. Und das war's das Erste von Bago-Bago-Bago-Bago-Fugger. Und immer wenn ihr denkt, das ist das Dreckigste wahr, dann tön ich euch ab und bring's noch dreckiger. Ja, immer wenn ihr denkt, das ist das Dreckigste wahr, dann tön ich euch ab und bring's noch dreckiger. Ja, immer wenn ihr denkt, das ist das Dreckigste wahr, dann tön ich euch ab und bring's noch dreckiger. Wir bring's dreckiger. Immer wenn ihr denkt, das ist das Dreckigste wahr, dann tön ich euch ab und bring's noch dreckiger. Ey, ich hab euch doch gesagt, dass die Styles sowas von mad sind, aber ihr wollt ja nicht glauben. Deswegen hört den Scheiß. Immer wenn ihr denkt, das ist das Dreckigste wahr, dann tön ich euch ab und bring's noch dreckiger. Ja, immer wenn ihr denkt, das ist das Dreckigste wahr, dann tönen wir euch ab und bring's noch dreckiger. Oh mein Gott. Ich versuch es, suche Erfolg, suche mein Gold, denn ich fühle es, fühle mich gut, fühle den Mut. Ich tu es, tu was ich kann, mache was geht, denn ich geb was ich hab, denn ich. Ich versuch es, suche Erfolg, suche mein Gold, denn ich fühle es, fühle mich gut, fühle den Mut. Ich tu es, tu was ich kann, mache was geht, denn ich geb was ich hab, denn ich. Ich bin zu frisch und ich hab keine Scheu. Ich werde zu deinem Dealer und misch die Karten neu. Teile aus, teile mit, schreibe meinen Hit. Komm, beweg dich mit und bleibe fit. Bleibe wach, bleib trocken, ohne Mist. Tu, was du kannst, sei uns willkommen, wie du bist. Jeder meint, das sieht, jeder meint, das versteht. Doch keiner ahnt es, keiner ahnt, was mit mir geht. Ich steige auf, wachse über mich hinaus. Allein will ich nicht sein, bitte hol mich hier raus. Ich brauche dich, meine Leute, denen ich vertrau. Der ganze Rest ist umsonst, denn er ist für lau. Er kostet nix, kostet lieber von meinem Shit. Nimm meinen Zug, nimm erstmal einen kleinen Hit. Folge mir auf meiner Reise, auf meinem Trip. Und lass mich mein Ding machen, ich nehm dich mit. Ich versuche es, suche Erfolg, suche mein Gold, denn ich fühle es. Fühle mich gut, fühle den Mut. Ich tu es, tu was ich kann, mache was geht, denn ich geb was ich hab, denn ich. Ich versuche es, suche Erfolg, suche mein Gold, denn ich fühle es. Fühle mich gut, fühle den Mut. Ich tu es, tu was ich kann, mache was geht, denn ich geb was ich hab, denn ich. Ich höre meine Leute seit Tagen sagen, du kannst es schaffen, aber Marco, du musst es wagen. Stell nicht zu viele Fragen, fang lieber damit an, auf dich zu bauen, zu vertrauen und glaub daran. Glaub an dich, glaub nur nicht, dass du der Beste bist. Wichtig ist, dass du weißt, was für dich am besten ist. Teste dich und deine Träume aus, deine Wut, lass sie raus. Schmeiß den ganzen Scheiß, Dreck weg, kick ihn raus. Lass ihn hinter dir, öffne eine andere Tür. Blick hinein, das Wunder in diesem Moment auf der Welt zu sein. Man kann es nicht begreifen, wenn man nicht fühlt. Manche sind fast erfroren, andere nur unterkühlt. Halte mich warm, ich halte dich in meinem Arm. Eine Liebe, one love, God bless. Und dann gebe ich mich, so wie ich bin. Ich tu, was ich kann, bis es hinhaut. Sag ich es laut. Ich versuche es, suche Erfolg, suche mein Gold, denn ich fühle es. Fühle mich gut, fühle den Mut. Ich tu es, tu was ich kann, mache was geht, denn ich geb was ich hab, denn ich. Ich versuche es, suche Erfolg, suche mein Gold, denn ich fühle es. Fühle mich gut, fühle den Mut. Was geht ab? Wo sind meine Jungs? Wenn ihr versteht, sag ich geb was ich hab, denn ich. Ich versuche es, Suche Erfolg, suche mein Gold, denn ich fühle es. Fühle mich gut, fühle den Mut, ich tu es. Tu, was ich kann, mache, was geht, denn ich geb, was ich hab, denn ich versuche es. Suche Erfolg, suche mein Gold, denn ich fühle es. Fühle mich gut, fühle den Mut, was geht, wo sind meine Mädchen? Wenn ihr versteht, sag ich, geb, was ich hab, was ich. Alright, das war nochmal der Manges von seinem neuen Album dieses Jahr erschienen, oder? 2004? 2004. Das Album heißt Paradiesversuche, ist ebenfalls auf Kehlkopfaufnahmen erschienen. Der Tune hieß Versuche. Nur Versuch. Ach so. Das war unser Kehlkopf-Special. Wem das gefallen hat, der kann die Platten, die wir gespielt haben, und auch noch eine mehr kaufen, wenn er will, bei kehlkopf.com oder sich einfach informieren. Ist auf jeden Fall eine super Sache. Die sind natürlich auch sehr nett, wie alle untergründigen Leute, und erlassen bei großen Bestellungen zum Beispiel die Versandkosten. Genau. Als nächstes kommen wir zu Taz, Greis, Claude und Curse. Haben vielleicht einige von euch schon gehört, dass Curse mit drei Schweizern zusammen, zwei Rappern und einem Produzenten ein Album produziert hat. Und mit dabei sind eben Taz von Tufts aus Basel, wenn ihr euch erinnert. Wir haben ja schon ein Basel-Special gehabt und auch schon Schweizer Sachen gespielt. Da war Taz natürlich auch dabei mit Tufts. Dann Greis, der ist Mitglied der Gruppe PVP aus Bern, wohnt mittlerweile auch in Basel und hat auch ein Soloalbum schon draußen. Und der Claude ist Produzent von Sektion Kushi Kestli. Und Curse kennt ihr alle. Wir hören Beck's Gold Cypher. Feiner Freestyle-Track. Check it out now. Yo, yo. Hier kommen die tiefsten Rapper Deutschlands und der Schweiz für deinen Arsch. Consciousness, Bumba, klar, ich steck ihn rein, wenn du es magst. Mädchen, hör mir zu, es geht hier rein, da raus, wenn du was sagst. Doch ich nick, denn ich will rein und schmeiß dich raus am nächsten Tag. Es sei denn, du bist super nice und smart, da kannst du bleiben bis Freitag. Kick du bist der feste, rechte Würst. Bitch, ich fick Gefechte, wenn ich mit Ditch verhüt mischle. Paar gute Jones, doch hier Achtung für bin dir Stuhl, ja. Auf der Bastard, ja. Bart und Brot. Nenn mich mal Deo, pack nie. Mein Herz ist so easy, Rap ist so easy. Fuck, mein Mike ist zu lieb. Ich bring alles gleich auf den Punkt, dann ist alles geil und es pumpt aus den Boxen von jeder Scheige und Steros von meinen Jungs. Tess und reiße meine Hip-Hop-Kings in der Schweiz. Doch ich scheiß drauf, denn ich bin ihr Pimp in der Schweiz. Hey, Kimmelperücke, es ruckelt aus einer Phase. Yo, es schwindet, ich glaub, ich könnte jetzt aufhören blasen. Die bringen's nicht und die Typen sind zu teuer. Was soll ich überhaupt mit diesen eingekauften Features? Das ist mein Joint, es gibt Platz für euch hier, wo du weißt, wenn du liebst, gibt's noch einen Schmatz zu bäuchen. Okay, zwei Gänge zurück, ich erklär uns sonst für verrückt. Dieser Greis ist frisch aus der Klapse, gestern Nacht ausgebüxt. Und jetzt hängt ihr herum und geht uns zwei auf den Sack. Doch wir tolerieren in der, er hat ein paar Bags mitgebracht. Du hörst uns Fakten und Fronten, denkst, das glaubst gar nicht. Deine Lieblingsrapper fronten wie in einem South Park Strip, geben einen Fick. Wenn uns wegen dem der Laufpass ist, Bertha, nach dem Backs, bis ich bounce der Beat. Aha, aha, das ist die Party fucked up. Was soll das eigentlich hier für ne Batik Workshop? Batik Workshop, ich hab dich heute Morgen gesehen. Du hast Ballett geübt und Pirouetten gedreht. Oh, mir ist ein Sturm, was macht der Narr für Sound? Was hier fällt, ist eindeutiges fettes Harfensound. Mein Gott, was geht mit euch da, Jungs? Der Shit ist shocking. Reisende Cursive verwechseln die Buff schon längst mit dem Boxing. Was in mein Sword ringt, ist schräger als Don King. Doch ich bin der King of Donkey Kong. Der Shit mit Eminem all night long. All night, alright. Wir kommen zum Partymacher, Partycracker, Bari, Papa, Lady, Knacker, Baby, mach mal halblang. Ich weiß, dein Ex-Freund war halb so lang und halb so gut in diesem Freestyle-Ding wie ich. Und das heißt schon viel, denn ich bin weak und lächerlich. Ja, jetzt mal easy. Ich glaub, ich schicke die Zwerge. Hey, yo, ich schätze schon, das artet noch aus ihrer Schlägerei. Gib den Köppel. Schick dir den Fan, du den Krust und Brügel. Leute sind so ignorant, ich frage, wie findest du es? Gut. Yo, Tess, wieso rappst du? Bist ein guter Fischer. Und übrigens, Claudia, wo kein Beats mehr mit Vogel geht zwitschern. Du bist kein Vogel, geht zwitschern. Graben brühst, weil danach von aussen dem Kreis deine Füße stinken nach Arsch. Hey, der Hurenbeiter, das ist alles von mir. Ah, nein, Curse, genau, ich glaube, es ist alles von dir. Hey, nein, Tess, genau, eigentlich ist ja alles von dir. Aber es ist ja gleich, ich gehe in die Küche und zerbreche das Geschirr. Yo, Kreis spielt sich auf und Tess stellt sich quer. Er will alles aufschreiben, als ob das hier serious wäre. Als ob das irgendwer wirklich ernst nimmt, außer ein paar, die eh nix raffen rumstehen und gaffen auf jeder Party. Ich sag's mal so, wenn du diesen Track nicht feierst, bist du hässlich und dumm und kriegst die beschissesten Weiber. Doch, weiter im Text, ich schreib weiterhin Tracks und sag, was ich denk und who's next? Ey yo, feier, feier wie aus der Achsle Schwitze. Ich King of New York, end to end, schon denn im 78. Hörse, grosse Klappen, aber schnitt ohne Textbuch. Kreislaut nur Bullshit, Scheißspruch nach Scheißspruch. Curse in die Buff ist längst Feuerstein, Steinbruch. Fuck it, wenn mich wegfindest, mein Alter, ich scheiß. Ey yo, ey yo, dir beide seid jetzt so bemitleidenswert. Hey, Curse, hör auf, du weißt, man spielt nicht mit mir Schwert. Ich nehm ein Schwert und zerschneide dich von Hüfte bis Kopf. Ich kenn deine Freundin und zwar von den Füßen. Ja, schon gut, die haben wir alle gehört, Curse. Aber das ist nicht meine Freundin, das ist eine Puppe von der Powerpuff Girl. Meine Freundin und der Afro haben Power und Puff. Ich bin so kompliziert wie Afro und hab Power wie Puff. Ey, yo, hey, Respekt, ihr könnt dreckig abgehen. Ich glaube, ich stelle euch auf für meine nächste Tour zum Backing zu machen. Ich habe das Gefühl, jeder von uns ist schon ein ziemliches Arschloch. Shit ist nicht mehr Kunst wie Van Gogh, sondern nur noch Kampfsport. Der Track ist die Antwort aufs Fuck off von dir. Wir sind Punkrock, sorgen für das Brand. Doch bei dir, fuck it, wenn der Back dem Ding unsere Fans sind. Kreis, Curse, Tess in the last man stand. Yo, Kreis, Curse, Tess, come. Das war der Beck's Gold Cipher von Taz, Kreis, Claude und Curse von ihrem Album Prestige. Ein abwechslungsreiches Album und connected Deutschland Hip-Hop und Schweiz Hip-Hop auf jeden Fall. Curse schreibt hier im Pressetext, dass alle, die Schweizer Hip-Hop bis jetzt nicht mögen oder Vorurteile dagegen hatten, die bis jetzt ab jetzt völlig überdenken müssten. Aber ich denke, das habt ihr auf jeden Fall schon getan. Und wir sowieso schon. Na klasse. Alright. Jetzt kommt etwas mehr Elektronik hier und zwar vom Bloody Fist Label aus Newcastle in Australien. Das Label wurde 1994 gegründet und hat existiert bis 2004, also genau 10 Jahre lang. Und in den 10 Jahren haben die es auf 35 Releases auf Vinyl gebracht. Und jetzt ist vorbei. Der gesamte Labelarbeit wurde eingestellt. Aber der Labelboss Mark N, a.k.a. Overcast, ist immer noch viel unterwegs, auch in Europa. Falls euch sowas interessiert, Industrial, Hardcore, Speedcore und feinste Breakbeats in allen Geschwindigkeiten, könnt ihr zum Beispiel am 19.03. nach Utrecht fahren. Ist ja nicht so weit. Und am 18.04. nach Dresden. Da legt er auf. Und wir hören jetzt von der letzten Bloody Fist Platte, Nummer 35. Das Lied No Try von Epsilon. Thank you. Alright, das war die letzte Platte, auf Bloody Fist erschienen. No Try von Epsilon. Und jetzt wird es Zeit für uns, eine Verabschiedung vorzunehmen. Doch vorher noch ein wichtiger Veranstaltungstipp. Aufgepasst. Diesen Freitag, also in 2 oder 3 Tagen, kommt drauf an, wie man rechnet. Auf jeden Fall am Freitag im Spunk läuft elektronische Musik vom Feinsten. Und zwar werde ich anfangen mit ein wenig Dub-Musik, dann schneller werden. Dann kommt DJ Ermine, der euch schnellen House- und Garage-Sound um die Ohren pustet. Und danach Drum and Bass und Jungle von DJ Pulse 09. Und am Morgen werden wir wohl ein bisschen freestylen. Auf jeden Fall kommt ins Spunk. Falls ihr dort noch nicht wart, dann sowieso, denn es ist eine sehr nette kleine Studentenkneipe. Ein Verein, wo alle Mitarbeit freiwillig ist, dementsprechend auch die Preise sehr günstig. Wir zählen auf euch. Ja, das war wieder eine Stunde Coast to Coast. Wir, denke ich mal, sind auch musikalisch wieder von Küste zu Küste gesprungen, haben euch viel Abwechslung geboten. Ihr findet weitere Informationen auf coastradio.de und in 14 Tagen sind wir wieder live für euch on air hier auf Radio Ostfriesland. Bis dahin, check it out. Adrian Barne und Franz Hahnemann. Tschüss und auf Wiedersehen. Peace. Zum Abschied gibt's noch A Real Dope Thing, wie schon am Anfang gehört, jetzt mit einem Vocal Track. Und zwar, ich weiß nicht genau, ob das auch als Maxi erschienen ist. Auf jeden Fall gibt's dazu ein hübsches Video. Extend Your Spirit heißt das Lied. Dann sage ich nochmal durch, wer das überhaupt ist. Die MCs Fight Boys und alle Scratches sind von Pumi. Und die Beats, wie gesagt, gebaut von Axel und Stefan, aka Extended Spirit. Feinster deutscher Rap auf Englisch. Yeah. Peace. Coast to Coast. Wir sind draußen. Everyday love is so lucky, better stop, check your head and opinion, and never step back. Follow the track, act like correct, relax, then I pull out your wax. When I flex my next X, overcome prejudice, walk and talk with our foreigners. Great day and losers, only winners, they're all beginners, going to school a whole lot long. All together, hand in hand, the weak and the strong, the whole world, the blue planet is your home. Don't you know you're never ever alone on a motorcycle road? But you gotta learn from your mistakes you make, so let your heart beat, take the lead. Extend your spirit, time to free your mind from every limit. If you can't extend it, extend your spirit, time to free your mind from every limit. If you can't extend it, extend your spirit, time to free your mind from every limit. If you can't extend it, extend your spirit. Don't keep your mind's doors closed. Your eyes, your ears, your mouth, even your nose must be wide open. Windows for infos, the wind blows, and no risk of getting an overdose of those you have no such to resist. Most of these rhymes well composed. In times I tried to find myself right inside my mind, I realized how bright my eyes can be when the mind ain't free to see. Cause every thought is caught behind a broad board on your head. Difficult to cut the net, all the prejudiced views when you absorb the news. But don't choose your import before you used to set loose other heads' views you export. Thought by thought that ain't out of your own port. Your bought strange opinions cheap to bring in them. Begin to think your own things when you really want.